Erster ein Mann Gottes kam aus Juda nach Bethel. Jerobeam stand am Altar. Zweiter, er rief gegen den Altar. Ein Sohn namens Josia kommt. Er verbrennt hier Knochen. Dritter, er gab ein Zeichen. Der Altar wird heute zerbrechen. Vierter, der König wollte ihn fangen. Seine Hand wurde plötzlich steif. Fünfter, der Altar zerbrach. Die Asche fiel auf den Boden. Sechster, der Mann betete für den König. Die Hand wurde gesund. Siebter, der König sagte, komm mit mir. Ich gebe dir Geschenke. Achter, der Mann sagte, nein. Ich esse und trinke hier nichts. Neunter, Gott hat es mir verboten. Ich gehe einen anderen Weg. Zehnter, er ging einen anderen Weg nach Hause. Elfter, ein alter Prophet wohnte in Bethel. Seine Söhne erzählten alles. Zwölfter, der Vater fragte nach dem Weg. Die Söhne zeigten ihn. Dreizehnter, er sagte, mach den Esel bereit. Dann ritt er los. Vierzehnter, er fand den Mann unter einem Baum. Er fragte ihn. Fünfzehnter, er sagte, komm mit mir. Ess Brot in meinem Haus. Sechzehnter, der Mann sagte, ich darf nicht mit dir gehen. Siebzehnter, Gott sagte, du darfst dort nicht essen oder trinken. Achtzehnter, der Prophet lügte ihn an. Er sprach von einem Engel. Neunzehnter, da ging der Mann mit ihm. Er aß und trank. Zwanzigster, sie saßen am Tisch. Gott sprach zu dem alten Propheten. Einundzwanzigster, er rief, du hast Gott nicht gehorcht. 22. Du hast hier gegessen. Du kommst nicht in dein Grab. 23. Nach dem Essen ritt der Mann auf dem Esel weg. 24. Ein Löwe tötete ihn auf dem Weg. Der Esel wartete. 25. Leute sahen den Körper und den Löwen. Sie erzählten es. 26. Der Prophet sagte, Gott hat ihn dem Löwen gegeben. 27. Er sagte zu seinen Söhnen, macht den Esel bereit. 28. Er fand den Körper. Der Löwe hatte ihn nicht gefressen. 29. Er legte den Körper auf den Esel. Er brachte ihn weg. 30. Er legte ihn in sein Grab. Alle weinten um ihn. 31. Er sagte, begrabt mich später neben diesem Mann. 32. Seine Worte gegen Bethel und Samaria sind wahr. Es geschieht. 33. Jerobeam änderte sich nicht. Er machte jeden Mann zum Priester. 34. Das war eine Sünde. Seine Familie wurde ganz vernichtet.